Willkommen zu unserer vierten Veranstaltung in unserer Veranstaltungsreihe Das Bisschen Totschlag von The Future Is Unwritten. So wie ich das sehe, brauche ich die Gruppe nicht groß vorzustellen. Das ist Felix, ich bin Georg. Also, der Vortrag oder den Text, den wir hier präsentieren, der wurde nicht in der Gruppe durchdiskutiert. Der Zweck des Textes ist die Grundlegung einer gemeinsamen Selbstverständigung und Basis, die in einer kategorialen Kapitalismuskritik besteht, für bestehende Antirapraxen. Warum bürgerliche Rechte mit der bürgerlichen Gesellschaft abgeschafft gehören und weshalb etwas Besseres als das Kapital nötig ist, versuchen wir im Text zu klären. Das grundlegende Thema ist die Formbestimmung von Rassismus in der Dynamik warenproduzierender Gesellschaft. Der theoretische Background besteht neben den üblichen Verdächtigen, insbesondere in den Theorien von Brun, Postone und Schmidt-Egner. Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile. Erstens werde ich einen Vorbegriff von Rassismus liefern. Dann folgt eine Diskussion um die richtige Methode und weshalb sich die materialistische Ideologiekritik als solche herausstellt. Dann werden Basics der warenproduzierenden Gesellschaft erläutert. Im Anschluss an den eher methodologischen Teil von mir geht es dann um die Konstitution des Menschen im Kontext bürgerlicher Subjektivität, die insbesondere an den Menschenrechten illustriert wird. Daran schließt sich der Zusammenhang von Kolonialrassismus und dem expandierenden Kapital sowie der von Rassismus und Krise an. Verständnisfragen können wir sofort stellen und Diskussionsfragen am besten am Ende. Kommen wir zum Vortrag. Rassismus ist unmenschlich. Stimmt. Wer aber so argumentiert, hat immer schon Folgendes vorausgesetzt. Rasse hat nichts mit dem Wesen des Menschen zu tun. Hiermit kommen wir zum Begriff von Rassismus. Rasse kommt ursprünglich aus der Biologie und bezeichnet eine Klasse bzw. Kategorie, worunter einzelne Lebewesen zugeordnet werden. Es handelt sich hier um die sogenannte Taxonomie des Aristoteles, also die Klassifizierung des Seienden. Das grundlegendere Wort für Rasse ist Art. Ein einzelner Mensch ist nicht dadurch Mensch, dass er einer bestimmten Art von Mensch zugehört. Es gibt keine verschiedenen Arten von Menschen, sondern er ist dadurch Mensch, dass er als Gattung Mensch einer bestimmten Art von Lebewesen zugehört. Es ist das Lebewesen, das Sprache oder Vernunft hat. Alle Menschen gehören dem Vermögen nach zu diesem Vernunftwesen, dem Gattungswesen Mensch. Rassisten also verwechseln Gattung und Art in der Klassifizierung des Lebewesen Mensch, indem sie den Menschen nicht als Gattungswesen verstehen, sondern innerhalb des Gattungswesen Mensch spezifische Differenzen suchen, wohingegen doch die spezifische Differenz gegenüber anderen Arten von Lebewesen allen Menschen gemeinsam ist. Und zwar, dass sie vernunftbegabt sind. Es liegt also ein Irrtum vor. Der Irrtum besteht, wie bei jedem Ismus, und Rassismus ist so einer, in einer Hybris, das heißt einer Übertreibung oder Überhöhung, beziehungsweise hier die falsche Anwendung des Artbegriffs. Problem erledigt? Alles gut? Antwort nein. Oft ist man zufrieden, diesen Irrtum aufgezeigt zu haben. Wie kommt es jedoch, dass dieser Irrtum immer wieder auftaucht? Wenn derselbe Irrtum häufiger anzutreffen ist, dann reden wir von Schein. Was aber Schein ist, das muss ein Schein von etwas sein, das heißt eine Erscheinung. Rassismus kann aber nicht in seiner bloßen Erscheinung verstanden werden. Im Folgenden wollen wir deshalb verstehen, weshalb dieser Schein existiert und was ihm zugrunde liegt. Im Wesen des Menschen kann der Schein nicht gründen, denn sein Wesen ist es, Vernunftwesen zu sein und nicht Irrtumswesen. Es muss sich also in der Art und Weise finden lassen, wie Menschen ihr Leben einrichten. Daher reden wir von gesellschaftlich notwendigen Schein. Ein anderes und bekannteres Wort für gesellschaftlich notwendigen Schein nennt sich Ideologie. Dieser Begriff machte in den vergangenen beiden Jahrhunderten Karriere. Was bürgerliche oder traditionelle Theorie aber nicht versteht, weiß oder wahrhaben will, ist, dass der Ideologiebegriff ein genuin marxischer ist. Gemeinhin wird solcher Begriff nur in einem naiven Sinn genommen, dass Ideologie eine ideengeladene Rede wäre. Man glaubt sich mit Erscheinungen in Raum und Zeit zurechtzufinden, wohingegen hinter den profanen Erscheinungswelt sich dubiose Ideen ausbreiten. Wir verdanken denkgeschichtlich solche platte Auffassung von Ideologie Immanuel Kant, der dafür den Terminus Weltanschauung brauchte. Hinter den Erscheinungen verbergen sich die Dinge an sich, die nicht erkennbar seien. Ideen richten sich dementsprechend nicht auf Gegenstände oder können gar eine Idee eines Gegenstandes sein, sondern sind subjektive Einrichtungen zur theoretischen und praktischen Orientierung im Leben. Dementsprechend dachten und handelten wir alle immer schon nach Ideen. Wir alle hätten eine Weltanschauung. Manche glauben auch, dass alle Menschen immer noch nach Ideologien ihr Denken und Handeln ausrichteten. Erstens demontiert sich solcher Relativismus selbst, der ja selbst als Ideologiekritik nicht ausweisen kann, weshalb er nicht selbst durch Ideologie durchsetzt sei. Zweitens ist solche Ideologietheorie überhaupt für eine Kritik unbrauchbar, weil sie stets bloß regulative Ideen benennt, aber der Zusammenhang mit der Totalität kapitalistischer Vergesellschaftung unklar bleibt. Damit wird solche Ideologiekritik selbst subjektiv und der Rassist kann auf die Ideologiekritik antworten: Ja, ihr seid doch auch ideologisch. Und schon findet man sich unfreiwillig im Boot der Ideologen wieder. Denn alle haben Meinungen, Gedanken, Einfälle, Ideen und so weiter. Um solche Aporien zu vermeiden, ist es notwendig, den Begriff einer materialistischen Ideologiekritik zu entwickeln. Materialismus heißt nicht, dass die Ideologien Übersetzung von Atomen, Synapsen oder sonst einem Ding und so ein Fall für die Gehirnforscher wäre. Solcher Unfug fand sich zum Beispiel im 19. Jahrhundert als Schädellehre und führt direkt in den Faschismus. Weiter heißt hier Materialismus auch nicht festzustellen, dass die Menschen von ihren Neigungen, Trieben und Bedürfnissen derart affiziert wären, dass sie nicht mehr an Ideale glaubten und auf diese Weise eine egoistische Weltsicht anstrebten. Wir wollen uns vom alten Materialismus, der bis heute in Form einer naturwissenschaftlichen Ideologie sein Unwesen treibt, und vom Begriff eines ethischen Materialismus verabschieden. Wenn nicht schon getan, dann spätestens jetzt. Materialismus ist viel mehr als ein Gegenbegriff zum Idealismus und in einer stets eigentümlichen Spannung dazu zu begreifen. Idealistisch ist gewöhnlich traditionelle Theorie, indem sie implizite Formen expliziert. Das kann zum Beispiel in der Logik oder in den Sozialwissenschaften geschehen. Es geht also um Formen, die bleibenden Charakter haben, im Gegensatz zu all den vergänglichen Erscheinungen, von denen es keine Wissenschaft geben kann, da sie zufällig sind. Materie nun ist qua Begriff formlos und damit begriffslos. Was wir nicht begreifen können, das ist zufällig. Daher scheint der Begriff der Materie einer der leersten im Denken zu sein. Wie ist auf diese Weise dann im Materialismus überhaupt Erkenntnis möglich? Geht es doch bei der Erkenntnis stets um Formen? Dieses Problem bewältigt der Materialismus, indem er methodisch, historisch und objektiv verfährt. Das heißt, dass Gegenstände nicht Ausfluss einer ewigen Idee sind, also damit auch Rassismus, sondern sich erstens geschichtlich konstituieren und zweitens auf eine besondere Art und Weise. Formen sind auf diese Weise als historische Form zu begreifen. Ferner ist jede Theorie, die nicht den besonderen historischen Charakter des Gegenstandes im Auge hat, bloß idealistisch. Sie subsumiert einfach die besonders historisch gewachsenen Gegenstände unter eine allgemeine Logik, woraus folgt, dass der Gegenstand bloß der allgemeinen Form nach begriffen wird, eben Idealismus. Eine Ideologie ist demnach nicht bloß eine willkürliche Weltanschauung aufzufassen. Vielmehr ist sie stets in einem besonderen historischen Verhältnis zu begreifen. Sie selbst ist ja eine besondere, eigensinnige Redeweise. Denn im Wort Ideologie steckt nicht bloß das griechische Idea, sondern auch Ideos, das Eigensinnige, im Gegensatz zum allgemeinen, öffentlichen. Das Wort selbst lässt schon anklingen, dass es bei einer Ideologie kaum um allgemeine Interessen geht. Bloß partikulare Interessen kann die Ideologie aber auch nicht für sich beanspruchen, sonst wäre kein Schein an ihr. Vielmehr drücken sich in Ideologien partikulare Interessen als allgemeine Interessen aus. Diesen Doppelcharakter der Ideologie gilt es hier nur zu bemerken, wovon später in Konkreto zu handeln sein wird. Rassismus in diesem Sinne als Ideologie zu bezeichnen, hat zumindest einen wichtigen Aspekt von Rassismus beleuchtet. Hingegen greift es zu kurz, Rassismus bloß für einen Diskurs zu halten. Mag der Diskurs auch als ein Herrschaftsdiskurs aufgefasst werden. Wir verdanken die diskurstheoretische Rede dem Linguistik-Turn in Wissenschaft und Philosophie. Im 20. Jahrhundert beginnt mit Wittgenstein in der Philosophie und mit Foucault dann in der politischen Theorie die Wendung zur Sprache als dem Fundament des menschlichen Denkens und Seins. Oder wie Heidegger sagt, die Sprache ist das Haus des Seins. Uninteressant ist es hier, Heidegger seinen Bezug zum Nationalsozialismus nachzurechnen, wie man gerne tut. Hingegen hat der Linguistik-Turn methodisch zur Folge, dass Sprache eine herausragende Bedeutung gewinnt gegenüber dem, was Sprache eigentlich ausdrückt. Denn will Ideologiekritik materialistisch sein, so muss es die Sprache untersuchen als Bezug auf etwas von der Sprache Verschiedenes und nicht bloß auf die selbstreferenzielle Sprache der Sprache. Dies ist auch zugleich das Problem postmoderner linker Theorie, dass sie sich in strukturtheoretischen Beschreibungen von Diskursen verliert, anstatt die Sprache kritisch gegen ihre gegenständliche Wirklichkeit abzugleichen. Sprache drückt aus, was ist, aber Sprache konstituiert nicht das, was ist. Man kann Rassismus schlicht nicht verstehen, wenn er als eine bloße subjektive Konstruktion behandelt wird. Wenn poststrukturalistische Theoretikerinnen noch hinzufügen, dass der Diskurs durchaus in einem Feld von Macht oder Herrschaft zu verorten ist, dann ist das zunächst einmal richtig. Aber ein Machtbegriff wie der von Foucault ist schlicht nicht explizierbar. Und wenn von Herrschaftsverhältnissen die Rede ist, dann scheint es sich um diskursive Strukturen sowie Praxen zu handeln. Dass Wahrheit von Foucault selbst als eine bloße Struktur im Diskurs aufgefasst wird, zeigt das latente relativistische Fundament seiner Theorie. Schließlich bleibt ein bloß diskurstheoretisches Vorgehen eine Oberflächenbeschreibung. Beliebt ist auch, Rassismus als menschenfeindliche Einstellung zu bezeichnen. Solcher Begriff klingt erstmal allgemein und damit reizend, der viel unter sich befasst. Aber das ist zugleich auch sein Problem, denn erstens fällt wieder ganz schön viel darunter und dann wird gleich etwa Antisemitismus oder Sexismus zu einer Spielart von Rassismus oder zumindest scheint bei allen dreien dasselbe Prinzip zu herrschen, was nicht der Fall ist. Weiterhin suggeriert menschenfeindliche Einstellung, dass Rassismus einem allgemeinen menschlichen Wohl entgegenstünde. Allerdings, jedoch gehört das Ausspielen allgemeiner Interessen gegen Partikulare selbst in die Dialektik von Ideologie. Wir lassen solche Rassismuskritiken, wo man sich fragt, was da eigentlich kritisiert wird, mal beiseite und versuchen, die Perspektive einer materialistischen Ideologiekritik offenzulegen. Materialistische Ideologiekritik stellt stets den Zusammenhang von ökonomischer Vergesellschaftung und Subjekt her. Wenn daher unsere Perspektive als zu materialistisch oder ökonomistisch befunden wird, so wollen wir dieser Kritik unbedingt ihr Recht geben. Denn dass die kapitalistische Gesellschaft, worum es geht, ökonomistisch ist, auf dem stummen Zwang der unpersönlichen Herrschaftsverhältnisse basiert, das wollen wir unterstreichen. Weiterhin ist unsere vorläufige Theorie lediglich eine Darstellung der wesentlichen Bedingungen der Möglichkeit von Rassismus. Das heißt, dass wenn diese Bedingungen zutreffen, Rassismus die eigentümliche Form hat, als den wir ihn auch erfahren. Das heißt aber nicht, dass wir damit hinreichend erklären könnten, weshalb konkrete Menschen rassistisch denken und handeln. Die Motive können verschieden sein. Die Form, in der sich Rassismus in der kapitalistisch-bürgerlichen Gesellschaft äußert, ist es aber nicht. Ideologiekritik hat nicht den Anspruch, jeweils spezifische Rassisten zu verstehen, weil das ein Fall für die empirische Einzelwissenschaft wäre. Vor allem im Marxismus und Leninismus wurde Rassismus gemeinhin klassentheoretisch abgeleitet. Es ist in der Tat illusorisch zu glauben, dass es im Kapitalismus keine Klassen gäbe. Das gilt bis heute. Rassismus kann sogar auch in einem jeweils spezifischen Klassencharakter erscheinen. Die wertkritische Methode unterscheidet sich jedoch insofern von der Klassentheorie, als dass die Formbestimmtheit von Rassismus nicht aus den Ideologien der Klassen abzuleiten ist, sondern in der Elementarform der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt, der Ware. Insofern ist die wertkritische Methode radikaler als ein bloßer Klassenfunktionalismus. Als die wesentliche historische Form, unter der der Rassismus strukturell auftaucht, ist die Warenform zu bestimmen. Ihr Doppelcharakter enthält bereits im Keim die Widersprüche, die sich auch auf ideologischer Ebene wiederfinden, wie wir sehen werden. Ferner wird eine kleine Dialektik der Aufklärung nötig sein, die zeigt, dass Rassismus von allgemeinen bürgerlichen Rechten und der Herausbildung vom nationalen Souverän nicht zu trennen und sein hässlicher kleiner Zwillingsbruder ist. Ferner wird gewöhnlich dem Irrationalen, hier der Rassismus, das Rationale, hier die Vernunft oder die Menschenrechte entgegengehalten. Materialistische Ideologiekritik aber entdeckt im Irrationalen das Rational-Irrationale, womit eine bestimmte Rationalität selbst in Frage steht. Grundsätzlich ist noch anzumerken, dass diese Theorie lediglich die Formbestimmtheit von Rassismus und Kapitalismus abhandelt. Wenn also weitere Aspekte des Rassismus vermisst werden, so liegt das daran, dass sie wohl nicht zum Gegenstand gehören. Letztlich hat unser Vortrag selbstverständlich nicht das Ziel, bestehende antirassistische Praxen zu diskreditieren. Vielmehr gilt es, sie theoretisch zu unterfüttern und damit die Kritik des Rassismus auf eine radikale Basis zu stellen. Denn radikaler Antirassismus, der vom Kapitalismus schweigt, ist keiner. Aus dem Gesagten folgt, dass Rassismus keine anthropologische Konstante sein kann. Rassismus ist also nichts, was dem Menschen wesentlich ist. Daher muss er als eine historisch besondere Erscheinung begriffen werden. Das heißt wiederum nicht, dass er zufällig in der Geschichte auftaucht. Vielmehr ist er aus einer besonderen Organisation des Lebens zu begreifen. Das ist heute noch stets die bürgerlich-kapitalistische Vergesellschaftung des Menschen. Erst mit der vollständigen Durchsetzung und Systematisierung der Warenform entsteht die Grundlage für rassistische Phänomene, wie wir sie in der Moderne kennen. Gibt es also etwa soziale Konflikte oder Diskriminierung von Menschen durch Menschen, zum Beispiel in der Antike? So sind sie aus anderen historischen Verhältnissen heraus zu begreifen. Rassismus kann so nicht abstrakt als eine bloß ungleiche Behandlung der Menschen untereinander verstanden werden. Die Ursache der Ungleichheit kann nämlich von der Vergleichung der Menschen nicht getrennt werden. Gleichheit und Ungleichheit erhalten in der bürgerlichen Gesellschaft einen besonderen Charakter, der in der wahren Form selbst angelegt ist. Karl Marx schreibt dazu in seiner Kritik der politischen Ökonomie: Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Ist die Ware zunächst ein einfaches Element der bürgerlichen Gesellschaft, so ist sie zugleich durch eine doppelte Qualität bestimmt. Einerseits ist ihr der abstrakte Tauschwert zu eigen, andererseits der konkrete Gebrauchswert. Der Tauschwert macht sie universal und vergleichbar. Es ergibt das Äquivalent ab, mit dem wir alle Waren vergleichen können. Die Ware ist dadurch allgemein. Deshalb können potenziell alle Dinge als Waren verglichen werden, was sich dann in Geld ausdrückt. Geld ist damit die konkrete Erscheinungsform des abstrakten Tauschwerts. Der Gebrauchswert hingegen lässt sich nicht quantifizieren. Er ist unvergleichbar. Während also der Tauschwert alles identisch in der Äquivalenzform setzt, verbleibt der Gebrauchswert als nicht identisches. Es gibt für den Gebrauchswert kein gemeinsames Maß. Einerseits ist der Tauschwert objektiv, während der Gebrauchswert nach subjektiven Kriterien bestimmt ist. Mancher Mensch kann also vielleicht zum Beispiel mit Bier etwas anfangen, weil es vielleicht seinem Bedürfnis entspricht, Bier zu trinken, andere vielleicht nicht. Ungeachtet dessen kann ich jedoch die Ware Bier mit anderen Waren vergleichen und so zum Beispiel Wein gegen das Bier eintauschen, um das Weinbedürfnis zu befriedigen. Wir sehen also, dass die Ware einerseits etwas sehr Sinnliches an sich hat, das wir etwa anschauen oder trinken können. Andererseits aber eignet ihr etwas Abstraktes, das heißt etwas mathematisch-logisches, das wir nicht sehen, aber denken können und müssen. Die Ware zeigt sich so als ein abstrakt konkretes Ding, ein zwiespältiges, widersprüchliches Ding. Es vereint verschiedene Gegensätze in seiner Einheit als Ware. Deshalb schreibt Marx: Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Marx spielt darauf an, dass die Ware in ihrer Erscheinungsform nicht identisch ist mit ihrem Wesen. Die Ware erscheint dem Bewusstsein zunächst als eine unmittelbare Sache. insofern die Ware die bürgerliche Gesellschaft strukturiert, erscheinen die durch Warentausch vermittelten menschlichen Beziehungen ebenso sachlich. Dass es jedoch um gesellschaftliche Beziehungen geht, verschleiert die unmittelbare Ware oder zumindest enthält sie keinen Hinweis dafür. Wir sprechen daher von Fetisch, einem portugiesischen Wort, das so viel wie Zauberei bedeutet. Die Menschen produzieren fortwährend ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Was die Menschen aber machen, das gewinnt eine Macht über sie selbst und tritt ihnen als Natur und Schicksal gegenüber. Oder die Menschen verzaubern sich selbst. Oder wie Marx sich in Beziehung auf die Herrschaft ausdrückt, die Herrschenden werden von der Herrschaft beherrscht. Im Fetisch liegt die Quelle aller Naturalisierung des Unnatürlichen, was ein Wesensmerkmal rassistischer Ideologie ist. Der Fetisch aber gründet in der Arbeit. Als eine besondere Ware zeigt sich nämlich die wahre Arbeitskraft. Genau wie die allgemeine Ware ist sie durch einen Doppelcharakter gekennzeichnet. Es ist einerseits abstrakte Arbeit, andererseits konkrete Arbeit. Dadurch, dass die wahre Arbeitskraft überhaupt eine Ware ist, wird sie vergleichbar und lässt sich tauschen, hat überhaupt einen Tauschwert. Das Besondere der wahren Arbeitskraft ist, dass sie konstitutiv für den Wert ist. Denn die Dinge haben nicht Wert an sich, sondern dieser Wert realisiert sich erst durch die Bearbeitung, das heißt Herstellung der Waren. Mögen wir noch so viele gigantische, tolle Maschinen haben, den Wert konstituiert im Gesamtproduktionsprozess letztlich die verausgabte Arbeitskraft. Daher gibt es eine unmittelbare Beziehung von Arbeitskraft und Wertschöpfung. Wenn die SPD also sagt, wir sind die Partei der Arbeit seit 150 Jahren, auf diese Erfahrung können sie bauen, im Mittelpunkt die Interessen der Menschen, die etwas leisten wollen, die hart arbeiten, sich und ihre Familie ernähren, das hat Wert und einen Preis. Wenn die SPD also das sagt, dann hat sie fast recht. Die Arbeit an sich hat lediglich Wert als abstrakte Arbeit, verausgabte Arbeitszeit. Für unseren rassismustheoretischen Horizont ist also nicht von Interesse, dass überhaupt gearbeitet wird, sondern dass die wahre Arbeitskraft im Kapitalismus eine spezifische Form, und zwar die abstrakte Arbeit, erhält und dadurch universal vergleichbar wird, wohingegen die konkrete Tätigkeit wieder unverglichen bleibt. Der Kapitalist, der bei der Produktion die wahre Arbeitskraft einkauft, hat die Arbeitskraft zwar auf dem Arbeitsmarkt gekauft, jedoch zahlt er dafür einen Arbeitslohn, da er vielmehr die Verfügungsgewalt per Vertrag einkauft und sie nicht einfach konsumiert, wie etwa ein teures und leckeres Essen in einem noblen Restaurant. Im Arbeitslohn drückt sich abstrakter Tauschwert aus, der die verschiedenen Arbeitskräfte untereinander vergleichbar macht. Diese Vergleichbarkeit hat zur Folge, dass die abstrakte Wertform alles nicht in Wert gesetzte unter sich fasst und damit weltweit die Verkehrsform der Menschen universalisiert. Bonierte Schollengemeinschaft etc. wird auf diese Weise gezwungen, sich zu verändern, um den erneuten Produktionsbedingungen sich anzupassen. Freilich meist gegen den eigenen Willen. Das zeigt, dass der Kapitalismus oft progressiver ist als seine Feinde, indem er zum Beispiel fortwährend Grenzen abbaut. Worin die progressiven Feinde des Kapitalismus aber richtig liegen, ist, dass der Kapitalismus fortwährend selbst seine eigenen Feinde erzeugt und damit selbst das Problem ist. Die regressiven Antikapitalisten hingegen setzen sich prinzipiell gegen Universalisierung oder Globalisierung zur Wehr. Wir haben gesehen, dass die abstrakte Arbeit von den realsündigen Menschen absieht bzw. abstrahiert. Der Lohn muss deshalb auch stets von den besonderen Qualitäten absehen. Er drückt ja nur eine einzige Qualität aus, und zwar die Quantität. Überhaupt sind die Dinge als Waren primär bloße Waren. Damit werden auch Menschen als wahre Arbeitskraft bloße Waren, die quantitativ vergleichbar sind und ihre je verschiedenen Qualitäten in den fiktiven Augen des Kapitals und des Staats keine Relevanz besitzen. Zunächst, solche Verdinglichung des Menschen findet ihre Grundlage in der Warenform, was sich beim Recht analog zeigen wird. Ja, also aus den Grundlagen, die jetzt hier gesagt wurden, will ich jetzt erstmal den Ursprung des Menschseins im Kapitalismus betrachten, um dann weiter zu gucken, wie quasi aus dieser Konstitution des Menschseins die Ideologie von Untermenschen oder Unmenschen, die sich ja im Rassismus ausdrückt, konstituiert. Aber wenn man quasi Rassismus als notwendig falsches Bewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft verstehen will, dann gerät man erstmal in den eklatanten Widerspruch. Denn es waren ja gerade die bürgerlichen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert, die die universelle Gleichheit und Freiheit der Menschen gegenüber der Über- und Unterprivilegierung der feudalen und aristokratischen Gesellschaft einforderten. In Artikel 1 der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte steht zum Beispiel Folgendes geschrieben, Zitat, die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Und noch deutlicher formuliert das die Menschenrechtserklärung der UN von 1948, die schon deutlich von den Erfahrungen des Nationalsozialismus und des Kolonialismus geprägt ist, nämlich in Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich, und weiter in Artikel 2, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschau. Ja, und wenn man das so liest, dann könnte es einem ja vorkommen, als würden Rassisten sich im offensichtlichen Widerspruch zu den universellen bürgerlichen Menschenrechten befinden, so als wäre quasi Rassismus ein Defekt, den es mit den Waffen bürgerlicher Emanzipation auszutreiben gilt. Dabei ist es jedoch kein Zufall, dass die historische Epoche, in der die Menschenrechte sich durchsetzten, auch die Zeit einläutete, in der der Rassismus als Ideologie auftauchte. Die Epoche des 19. Jahrhunderts war die Zeit der endgültigen Durchsetzung des industriellen Kapitals und damit die beginnende Totalwerdung der Verkehrsform der bürgerlichen Gesellschaft. Statt also die mit diesen Verkehrsformen einhergehenden Menschenrechte als einen wahren Ausdruck und die sie negierenden rassistischen Ideologien als unwahres Vorurteil zu betrachten, müssen sie beide dergestalt analysiert werden, dass sie Ausdruck derselben gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Also die europäischen Rassisten kamen nicht vom Himmel gefallen, sie waren auch Teil der warenproduzierenden Gesellschaft, die die Gleichheit und Freiheit setzte. Um daher zu verstehen, warum Menschen zu Unmenschen erklärt werden, muss erst verstanden werden, was Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft zu Menschen macht. Und die französische Menschenrechtserklärung gibt unfreiwillig Auskunft darüber. Sie ist als die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte deklariert. Und hier drückt sich schon ein unfreiwilliges Eingeständnis der Aporie der Menschenrechte aus. Mensch ist nämlich nur, wer Bürger ist, und Bürger ist der, der vom Staat als solcher anerkannt wird. Jedoch erkennt der Staat die Menschen nicht als jeweils Besondere an, doch das Recht als Realabstraktion soll trotzdem jeden Bürger gleich behandeln. Worin also liegt der Maßstab dieser Vergleichung? Es ist ja anscheinend formal völlig egal, ob er christlich oder muslimisch, CDU- oder SPD-Wähler ist, ob er gerne in die Oper oder auf Techno-Partys oder Vegetarier oder Fleischliebhaber ist. Der Mensch, den der Staat als Gleichen setzt, ist der Mensch, der abzüglich allem Besonderen übrig bleibt. Er ist Mensch sans phrase, ohne Bestimmung, abstrakter Mensch. Und wenn Marx vom allgemeinen Äquivalent, vom Geld als der Ware schlechthin spricht und meint, es wäre so, als ob es statt vieler besonderer Tiere auf einmal das Tier geben würde, so kann man vom Menschen, wie er vom Staat, und das heißt implizit auch immer vom Kapital gesetzt wird, eigentlich so sprechen, als würde es auf einmal den Menschen geben. Und das ist unsinnig und real zugleich. Was gelten die Menschen also, wenn es nicht gilt, was sie empirisch, also als reale Menschen sind? Und da muss man eigentlich darauf kommen, dass die Gesellschaft dieser Menschen warenförmig organisiert ist. Gesellschaftlichkeit stellt sich also nicht über die Beziehung der Menschen her, sondern über die Vermittlung der Menschen über den Tausch von Waren, über die Beziehung der Waren tauschenden Menschen also. Sie sind nur Träger der vergegenständlichen Arbeit. Könnten die Waren sich selbst zum Markte tragen, die Menschen wären beinahe überflüssig. Doch eben nur beinahe. Denn die Menschen sind nicht nur Träger von Waren, sie sind selbst Ware, nämlich wahre Arbeitskraft. Der Mehrwert, auf dem aller kapitalistischer Gewinn beruht, geriert sich erst durch das Verwerten der Menschen als Arbeitskraft. In dieser Funktion werden sie als Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft zu juristischen Subjekten, also zu bürgerlichen Subjekten, und damit wiederum erst zu solchen, die die Menschenrechte für sich beanspruchen können. Und genau hier offenbart sich der soziale Inhalt der abstrakten Vergleichung der Menschen und der Gewährung der Freiheit in der Form des Rechts. Die Menschen sind also vergleichbar, doch nicht als Menschen, sondern als Waren. Ihre Vergleichung ist dadurch begründet, dass sie als Träger ihrer Arbeitskraft sich selbst als Ware zum Markte tragen und im freien Tausch als Äquivalente, also als Gleiche, eingetauscht werden. Die Freiheit der Menschen ist Bedingung und Folge der Gleichheit. Denn nur, wenn frei über das Eigentum verfügt werden kann, können die warentauschenden Subjekte kapitalproduktiv sein. Die Freiheit ist nach Marx die Freiheit des Willens, mit denen sich die Subjekte gegenübertreten, um Tauschwerte zu realisieren und die ihnen passenden Gebrauchswerte zu erhalten. Die Menschen müssen also frei sein, um den freien Austausch der Waren zu gewährleisten. suggeriert sich über die Gleichheit erst ein Wille des Subjekts. Allerdings offenbart sich diese Gleichheit und Freiheit nur auf der Ebene der Zirkulationssphäre. In der Produktionssphäre scheint sich zwar auch ein Tausch zwischen Gleichen abzuspielen. Hier kauft einer Arbeitskraft, da bekommt einer Lohn dafür. Dieser Schein aber ist eine Mystifikation des real ungleichen Tausches, der dort geschieht und der sich in der Ideologie des Arbeitslohns ausdrückt. Denn die Arbeitskraft bekommt nicht den Lohn ihrer Arbeit, sondern den Wert, der zur Reproduktion der Arbeitskraft als Ware notwendig ist. Was sie hingegen in ihrer Verausgabung als Arbeit produziert, ist mehr wert, als sie zur Reproduktion benötigt. Die Arbeitszeit erscheint also gleich bezahlt, ist aber ungleich angeeignet. Die Gleichheit, die so auf der Zirkulationsebene gesetzt wird, kann schon in der Produktionssphäre nicht eingehalten werden. Die formelle Gleichheit wird in ihrem sozialen Inhalt zur realen Ungleichheit zwischen Lohnarbeit und Kapital. Und das Subjekt, in das die Menschen so durch den Staat als Verwalter des Kapitals verwandelt werden, ist also die wahren Form des Individuums. Wie es für das Kapital ebenso wenig gilt, ob Schuhe, Panzer oder Autos verkauft werden, weil es eben allein darauf ankommt, ob die jeweiligen Gebrauchswerte als Tauschwerte sich verwerten lassen, so ist es eben für den Staat als denjenigen, der die Menschen als Subjekte in Wert setzt und damit die Bedingung ihrer Existenz ist, zunächst egal, ob sie Frau oder Mann, klein oder groß, Maurer oder Architekt sind. Als Subjekte müssen sie ihre wahre Arbeitskraft erfolgreich zum Markte tragen oder zumindest als potenzielle Reservearmee zur Verfügung stehen. Und wenn es eben dafür hilfreich ist, dass sie männlich groß und Architekt sind, ist es umso besser. Die universelle Gleichheit und Freiheit, die die bürgerliche Revolution ausriefen, war also eine Emanzipation, doch sie war eine Emanzipation durch Reduktion der Menschen zu Waren. Der Mensch ist eine im Prozess der Kapitalverwertung immerfort sich verwertende Realabstraktion. So wie Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft von der konkreten qualitativen Tätigkeit zur abstrakten quantitativen Lohnarbeit wurde, so wie die Gebrauchswerte als konkrete qualitative nicht gelten, sondern nur als abstrakt quantitativ vergleichbare Tauschwerte, so gilt der Mensch nicht als empirisch Besonderer, sondern nur als abstrakt Allgemeiner. Mensch ist also, wer Subjekt ist. Subjekt ist, was verwertbar ist. Was verwertbar ist, bestimmt das Kapital. Und als sein Agent fungiert der Staat. Und was sich so abstrakt anhört, ist dann eigentlich ganz real. Dazu muss man nur mal den Artikel 114 BGB anschauen, also Bürgerliches Gesetzbuch. Dort steht, wer nicht geschäftsfähig ist, ist unter Vormundschaft zu stellen und einem Minderjährigen gleichgestellt. Wer also nicht geschäftsfähig ist, hat seinen freien Willen verwirkt, denn er ist unfähig, als Träger von Waren zu fungieren. Und das Gleiche lässt sich eigentlich auch im Umgang mit Langzeitarbeitslosen seit den Hartz-IV-Reformen beobachten. Wer sich nicht fähig erweist, sich als Ware zu verwerten, der verliert ihm sukzessive seine Rechte als Bürger, zum Beispiel Freizügigkeit oder die Freiheit des Subjekts, freien Warentausch zu vollziehen, indem statt Geld Warengutscheine verteilt werden. Und ein weiteres ganz reales Beispiel hat bereits Hannah Arendt beschrieben, nämlich die Rolle der Displaced Persons, der Staatenlosen nach dem Zweiten Weltkrieg, die also deren Rechte als Menschen eigentlich niemanden scherten, weil kein Staat sie als Subjekt setzte. Also sie waren kein Subjekt und deswegen eigentlich auch keine Menschen. Mensch im Sinne des bürgerlichen Bewusstseins ist also nur, wer sich einerseits als kapitalproduktiv erweist und andererseits staatsloyal ist. Und dieser Begriff des Menschen ist im bornierten Denken des bürgerlichen Subjekts entweder allezeit schon gewesen oder wesenhaft in den Menschen angelegt und damit durch die bürgerliche Gesellschaft zu seinem naturmäßigen Recht kommend gesetzt. Und das lässt sich auch ganz gut an folgenden Passagen aus der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ablesen. Ich zitiere mal. Da die Vertreter des französischen Volkes erwogen haben, dass die Unkenntnis, das Vergessen oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des öffentlichen Unglücks sind, haben sie beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erklärung darzulegen. Und was sind dann diese heiligen Rechte? Das kann eigentlich nur, Zitat, Freiheit, Eigentum und Sicherheit und damit Freiheit ein Eigentum und Sicherheit ein Eigentum sein. Der Begriff des Menschen, hier eindeutig über das Eigentum vermittelt, ist somit so ewig wie die nie enden wollende Dauerschleife der Verwertung des Werts. Es liegt im Warenfetisch begründet, dass das verdinglichte Bewusstsein seine eigene Gesellschaftlichkeit nicht als von Menschen gemachte, sondern als außer seinem Einflussbereich liegende, unveränderbare Tatsache sieht. So setzt sich der Begriff des Menschen als ewig, unveränderbar und nur durch Unkenntnis oder Vergessen missachtet. Er ist natürlich und unveräußerlich. Die Warenform scheint dem Menschen schon immer wesenhaft eingebrannt. Und weil man dasselbe aber nicht so wirklich glaubt, nimmt man dann am Ende noch Gott zu als Letztbegründung und bezeichnet sie als heilig. Der warenproduzierende Mensch ist somit selbstherrlich und total zugleich. was nicht in ihm aufgeht, und davon gibt es allerlei, weil die Menschen nicht nur Subjekt, sondern auch Natur sind, weil es historisch andere menschliche Organisierungsformen gab, außer die warenförmige, und weil die Totalität des Kapitalismus zwar Tendenz, aber nie absolute Wirklichkeit war und ist. Wer also nicht in ihm aufgeht, ist, Zitat, die einzige Ursache des öffentlichen Unglücks. In diesem als ewig gedachten Begriff des Menschen, der kapitalproduktiv und staatsloyal ist, wird eine Spaltung an den empirischen Menschen vorgenommen. Einerseits die Seite, die im Sinne der eigenen egoistischen privaten Interessen handelt, der kapitalproduktive Bourgeois. Andererseits die altruistische Seite des Citoyens, also Staatsbürgers, der im Empowerment der Nation auch die Basis seines eigenen Überlebens sichtet. In dieser Doppelrolle allerdings gerät er ständig mit sich selbst in Widerspruch. Einerseits im Sinne des allgemeinen Interesses, das sich im Staat formiert und zwischen allen besonderen Interessen vermittelt. Andererseits gegen alle anderen Besonderen auf dem Markt, der ja schon selbstgeständig als Haifischbecken bewundert wird. Das Subjekt muss also, um als physisches existieren zu können, den allgemeinen Verlaufsformen des Kapitals und dem Staat als Garant dieser Verlaufsform entsprechen. Der empirische Mensch erlangt nur Identität mit sich selbst, wenn er als Subjekt zum Mensch wird. Und er kann das nur werden, wenn er sich im Prozess der Kapitalakkumulation als derjenige erweist, der seinen Wert realisieren kann. Das Maß seines Menschseins als Subjekt liegt wie das Maß seiner Vergleichung nicht in ihm selbst, sondern völlig außer ihm, nämlich im allgemeinen Prozessieren des Kapitals. Und nur als Ware, deren Wert realisierbar ist, hat er einen freien Willen als Subjekt. Und der Mensch, den die bürgerliche Epoche und die Aufklärer setzten, sollte nur als Mensch mit freiem Willen gelten, wenn er vernunftbegabt ist. Doch es ist nicht die allgemeine Möglichkeit der Vernunftbegabung der menschlichen Gattung, die hier zählt, sondern die instrumentelle Vernunft des Homo economicus. Wer durch disponierendes Denken seine Selbsterhaltung abstrakter Arbeit verdankt, affirmiert Eigentum und Staat und ist vernünftig, so die Denke der Aufklärer. Die einzige Form des Menschen, die Ansehen besitzt, ist so gesetzt. Alles nicht unter diese Form subsumierbares erscheint als Vorstufe oder Defekt am abstrakten Begriff des Menschen. Und dazu gibt es ein ganz einleuchtendes Zitat von Kant, das steht unter dem Stichwort Rasse im Kant-Lexikon und wird auch oftmals verwendet, um den Rassismus der Aufklärer zu belegen. Zitat: In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher. Er erreicht aber nicht die Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Inder haben schon ein geringeres Talent, die Neger sind tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Der Mensch erreicht also in den Weißen seine Vollkommenheit. So, als gäbe es eine Vormensch, die empirischen Menschen entsprechen könnten oder eben nicht. So, als würde sich der Mensch nicht aus den empirischen Menschen ableiten, sondern außer ihnen stehen. Doch nicht der Mensch ist gemeint, wenn Kant von ihm spricht, sondern das warenförmige Subjekt. Und hier kann man eben durchaus davon sprechen, dass ihm einige genügen, andere wieder nicht, im 18. Jahrhundert vor allem die europäischen Weißen. Prinzipiell lässt sich aber feststellen, dass diesem Begriff nach zumindest jeder Mensch die Möglichkeit hat, dem Begriff des Menschen zu entsprechen. Also sollten zum Beispiel auch die Kolonisierten durch Bildung und Kapitalisierung der Zivilisation nähergebracht werden. Und obgleich man dies als eurozentristisch im Sinne des bornierten Denken des bürgerlichen Subjekts begreifen kann, fehlt dort noch jede eindeutige Naturdetermination, die meint, dass bestimmte Menschen dem Begriff des Menschen nun überhaupt nie entsprechen könnten. Die Bewusstseinsform des Bürgers, die sich aus dieser Subjektkonstitution bildet, ist ebenso warenförmig. Erstens erscheint nur als Mensch, wer auch warenförmig ist und denkt, wer also seinen freien Willen im freien Tausch verwirklichen kann und wer selbst Wert als Ware besitzt. Zweitens erlangt das Besondere am empirischen Menschen nur insofern Geltung, als es sich für die Subjektform nützlich zum Erreichen des eigenen Werts erweist. Es ist also nicht verwunderlich, wenn gerade die Eigenschaften einen freien Bürger ausmachen, die als kapitalproduktiv gelten. Obgleich diese wiederum in ihren besonderen Formen klassenspezifisch sind. Für handwerkliche Berufe ist das motorische Schick entscheidend, für Akademiker das Intellektuelle und dementsprechend bildet sich dann auch eine besondere bürgerliche Subjektivität heraus. Als allgemeine bürgerliche Subjektivität muss allerdings eines immer affirmiert werden: abstrakte, kapitalproduktive Arbeit, die Eigentum versichert. Faulheit als Einspruch gegen Arbeit und somit als Verunmöglichung der Realisierung des Werts ist dem Subjekt ein tödliches Übel. Doch der empirische Mensch kann nicht komplett in seiner Subjektform aufgehen. Nur bei besonders domestizierten Zeitgenossen stellt sich keine ablehnende Regung beim täglichen Gang zur Lohnarbeit und beim stummen Zwang der notwendigen Verwertung ein. Zwanglose Freiheit und bedingungsloser Müßiggang, Triebhaftigkeit und Faulheit sind jene Chiffren, welche das bürgerliche Subjekt ständig an der stofflichen Substanz seiner eigenen Form, also der menschlichen Kreatur als Naturwesen, abtöten und einzwängen muss. Der Mensch im Kapitalismus wird nur zum Mensch, indem er kein Mensch mehr, sondern nur Funktion des Kapitals ist. Die Natur der stofflichen Hülle erscheint dem Subjekt als notwendiges Übel. so wie der Tauschwert den Gebrauchswert eigentlich vernichten wollte, weil er als stofflicher Panzer dem ultimativen Fluchtpunkt der Verwertung, nämlich GG' aus Wert macht sofort Mehrwert, entgegensteht, so führt das Subjekt als Form einen ständigen Vernichtungskrieg gegen seinen stofflichen, kreatürlichen, naturdeterminierten Inhalt, der nicht in den allgemeinen Formen der Verwertung aufgeht. Es vollzieht dies ganz real, jeden Tag an sich selbst, oder wendet diesen Kampf projektiv und ideologisch nach außen. Und dieses aggressive Nach-Außen-Wenden der Ideologie des Menschseins, die sich an den Untermenschen vollzieht, lässt sich erstmals in der Zeit des Kolonialismus des 19. Jahrhunderts aufzeigen. Auf einer rein phänomenologischen Ebene kann man ja schon beobachten, dass die Zeit, in der die Menschenrechte sich entwickelten, die Zeit war, in der erst das Handels- und dann das Industriekapital sich zum Weltmarkt expandierten und in denen schließlich auch eine explizit rassistische Theoriebildung stattfand. Die Expansion des Handelskapitals im 17. Jahrhundert war allerdings noch augenscheinlich geprägt durch das von ihm forcierte Sklavensystem, aber noch nicht von rassistischer Ideologie. Die Frage muss hier lauten, warum, obwohl schon in dieser Zeit Formen des Kapitals vorherrschten und die Idee der Menschenrechte zwar noch nicht politisch deklariert, aber schon gedacht war, warum also die Etablierung dieses Sklavensystems noch nicht in dem Maße eine rassistische Ideologie hervorbrachte, wie es im 19. und 20. Jahrhundert der koloniale Imperialismus getan hat. Womit sich aber allgemein die Frage stellt, warum koloniale Ausbeutung, das gab es ja eigentlich auch schon in der Antike als Sklavensystem, erst mit der Totalwertung des Kapitalverhältnisses rassistische Ideologien zur Legitimation benötigte. Die Antwort auf diese Frage liegt in der noch im 17. Jahrhundert fehlenden Ausbreitung des Industriekapitals begründet. Form von Handelskapital gab es schon seit der Antike, es selbst setzt aber noch nicht die Form der Gleichheit und Freiheit der Menschen, sondern tauscht tatsächlich nur Waren im eigentlichen Sinne aus. Der Mensch als wahre Arbeitskraft kommt ja erst mit der beginnenden Verlagswirtschaft, dann Manufaktur, dann der Industrialisierung. Bis diese Durchsetzung der wahren Arbeitskraft total wurde, war zumindest unter den frühesten Ländern das 18. Jahrhundert schon längst angebrochen. Wo aber die Vergesellschaftung der Menschen über ihr eigenes Eigentum an Arbeitskraft noch nicht total wurde, da ist auch gesellschaftliche Arbeit noch nicht über den Markt vermittelt, sondern hat selbst noch feudale Formen der unmittelbaren Herrschaft. Das Sklavensystem des 17. Jahrhunderts oder auch noch früher im Portugal des 15. Jahrhunderts trat in gar keinen Widerspruch zu irgendwelchen allgemeinen Menschenrechten, sondern war schlicht und ergreifend naturmäßige Ordnung, ähnlich wie die Leibeigenschaft der Bauern. Man könnte sagen, so naturmäßig wie heute die Ordnung der Klassen im Kapitalismus, niemand würde auf die Idee kommen, diese heute irgendwie erklären zu müssen. Außer Kommunisten vielleicht. Darin lässt sich aber eine prinzipielle Schwäche vieler Rassismusbegriffe ausmachen, in denen Rassismus allgemein als Herrschaftsformation ausgemacht wird, die das Fremde oder Nicht-Eigene unterdrückt, abwertet und versklavt. Wenn es danach geht, gab es Rassismus eben wirklich schon immer. Das verewigt ihn tatsächlich, ist aber auch ein typisches Phänomen bürgerlicher Subjektivität, die ihre eigenen Formen als ewig setzt und sie damit auch in die Vergangenheit projiziert. Rassismus, also die Attestierung von Ungleichheit aufgrund biologischer, erblicher Determination, als Legitimation objektiver gesellschaftlicher Verhältnisse, wird erst notwendig, wenn die Gleichheit der Menschen gesetzt wurde. Die antike und feudale Ordnung der Ungleichheit war bestimmt durch eine Form unmittelbarer Herrschaft, die wie selbstverständlich Ungleichheit produziert und auf ihr basiert. Erst indem der Kapitalismus auch die Menschen als Waren erfasst und sie auf der Zirkulationsebene somit gleich macht, kommt er also mit dem Durchsetzen des Industriekapitals zu sich selbst. Und so kann sich die Idee der Menschenrechte auch als politisch legitime gesellschaftlich durchsetzen. Und mit der Ausbreitung des industriellen Kapitals konnte schließlich auch die Sklavenarbeit überwunden werden. Die amerikanischen Nordstaaten mögen vielleicht ideologisch aus gutem Willen die Abschaffung der Sklaverei gefordert haben, objektiv war diese einfach nicht mehr produktiv gegenüber der Form der einfachen Lohnarbeit. Ganz real setzte sich natürlich die Form der Menschenrechte beispielsweise in den USA auch erst nach langen politischen Kämpfen durch, weswegen die Realität der Sklaverei in offensichtlichem Gegensatz zu den Bürgerrechten stand. Dieser Widerspruch wurde gelöst, indem Sklaven juristisch nicht als Menschen betrachtet wurden, sondern als Gegenstände, als unmittelbares Eigentum, nicht als Eigentum, das der Sklave an sich selbst hat, um damit einen freien Willen zu konstituieren. Er ist somit im Produktionsprozess nicht mehrwertschaffendes variables Kapital, sondern nur wertübertragendes konstantes Kapital. Das Ganze kann aber noch als Fortwesen feudaler Strukturen in den Formen bürgerlichen Rechts angesehen werden, obgleich hier schon eine Vorform ideologischer Rechtfertigung der Ungleichheit gegeben ist. Die Sklaven können nicht in einem freien Tausch gleich sein und sind damit unfähig, Subjekte zu sein, was sie zu Nichtmenschen, also Gegenständen, reduziert. Aber diese Struktur der Arbeitsteilung durch Sklavenarbeit war durch die Sklavenhalter nicht durch eine biologische Minderwertigkeit begründet, sondern eher durch aristokratischen, feudalen Paternalismus. Eine wirkliche rassistische Ideologie machte sich hingegen erst mit dem Aufkommen des europäischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert breit. Dieser war nicht mehr durch unmittelbare Sklavenausbeutung bestimmt, sondern setzte die Ausweitung des europäischen industriellen Kapitals durch eine politisch-militärische Eroberung des kolonisierten Landes durch. Der Rassismus diente hier schon als Expansionsideologie des europäischen Kapitals. Denn so wie in den Menschenrechten die Menschheit am abstrakten Begriff des bürgerlichen Subjekts gemessen wurde und Zivilisation nur als das erscheinen konnte, was Tauschwert produzierend und damit kapitalproduktiv ist, so mussten all jene Gesellschaften, die selbst keine Waren produzierende Totalität entwickelten, als kulturlos erscheinen. Dem bürgerlichen Subjekt, das seine eigene Existenz im Tauschwert begründet, mutet das, was selbst nur Gebrauchswerte zum gesellschaftlichen Verbrauch produziert, wenn nicht als nackte Natur, die es zu beherrschen gilt, so doch mindestens als primitive Vorform des Menschen, den es zu zivilisieren gilt, an. Die Blasphemie, die die subsistenzwirtschaftlich organisierten Menschen außerhalb Europas am bürgerlichen Begriff des Menschen begangen, konnte nicht ertragen werden, weil es eben trotz aller bürgerlicher Gefallsucht andere empirische menschliche Gesellschaften gibt, müssen diese als frühere Entwicklungsstufen, die noch auf dem Weg zum bürgerlichen Menschen heranwachsen müssen, oder abnorme Fehlentwicklungen denunziert werden, da das bornierte bürgerliche Denken seine eigene Gestalt als absolut und ahistorisch setzt. Die Expandierenden verstehen sich als Heilsbringer der Kultur und sind doch nur die Unterhändlung der formellen Subsumption der Menschheit unter das Kapital. Sie spricht sich, wenn die sogenannten Wilden sich zivilisieren, also kapitalisieren lassen, in paternalistischen Herrengebärden oder wenn sie sich als der Akkumulation durch Widerstand als unwürdig erweisen, in aggressiven Vernichtungskriegen aus. Wenn man sich beispielsweise den Herero-Aufstand gegen die deutschen Kolonisatoren Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutsch-Südwestafrika anguckt, dann findet man dort ja nichts von jener ehrvollen Ritterlichkeit, mit denen die europäischen Völker sich gegenseitig im Ersten Weltkrieg abzuschlachten gedachten oder der Einhaltung irgendwelcher Kriegskonventionen, sondern nachdem die Hereros sich gegen das Projekt der Kapitalisierung wendeten, waren sie für die Deutschen nichts weiter als menschliches Vieh, das in eine Wüste getrieben wurde, um zu verdursten. Nach Lothar von Trotha, der damals deutscher Befehlshaber war, hatten sie ihren Status als deutsche Untertanen und somit als potenziell bürgerliche Subjekte verwirkt und waren damit der Vernichtung preisgegeben. Dies jedoch war in der Tat nicht die Regel, weswegen sich das Kapital der europäischen Metropolen ohne großen Widerstand ausbreiten konnte und die Produktion in den Kolonien irgendwann meistens ebenso warenförmig organisiert war. Die Kolonie war historisch gesehen immer abhängig von der Produktion und Zirkulation der kapitalistischen Metropolen, dass sie erstens Absatzmöglichkeit des Kapitals waren, also teure Fertigprodukte und Arbeitsmittel kaufen mussten, und zweitens selbst nur niedrigschwellige Arbeitsmittel und vor allem Ressourcen für die mit hoher Produktivkraft ausgestattete Produktion in den Metropolen lieferte. Es stellt sich hier also eine globale Arbeitsteilung dar, die zwar politisch-militärisch erzwungen, jedoch trotzdem warenförmig vermittelt ist. Die Kolonie ist also auch ökonomisch völlig von der Metropole abhängig, weil sie Zugang zum Weltmarkt nur über die herrschaftlichen Beziehungen zu ihr entwickelt. Somit ist die Produktion in der Kolonie ganz und gar vom Verlaufsprozess des Kapitals in der Metropole abhängig. Was dort gebraucht wird, ist man da gezwungen zu produzieren, um überhaupt Gesellschaftlichkeit herzustellen, die sich über die Verwertung der Waren ermittelt. Jedoch stellt sich durch die Form der Produktion in der Kolonie nur eine formelle Subsumption unter das Kapital ein, also Arbeitstätigkeiten werden unter das Kapitalverhältnis subsumiert, ohne sie substanziell zu verändern, und nicht eine reelle Subsumption, also der Arbeitsprozess selber wird durch das Kapital verändert, wie in der Metropole ein. Dies kann ja auch gar nicht gewünscht sein, denn mit der Intensivierung der Arbeit und Steigerung der Produktivkraft wäre ja die Produktion in der Kolonie auf einmal tatsächlicher Konkurrent auf dem Weltmarkt und nicht mehr nur abhängiger Zulieferer. Die formelle Subsumption stellt sich also dahingehend ein, dass die Metropole zwar Produktionsmittel verkauft und liefert, um dann eigene Zulieferproduktion zu ermöglichen, eine selbstständige Entwicklung der kapitalen Produktion in der Kolonie allerdings nie in Gang gesetzt wird, sondern immer abhängig bleibt vom Gutdünken des europäischen Kapitals. Die Beziehungen zwischen Metropole und Kolonie sind also Herrschaftsverhältnisse, die sich über die Warenform und den gleichen Tausch bestimmen und mystifizieren. Wenn aber dennoch auch die Kolonialbesitzungen warenförmig organisiert sind, so müssten ja für die Kolonisierten als Träger von Arbeitskraft ebenso eine formale Gleichheit in der Zirkulation herrschen, die juristische Gleichheit als Subjekt herstellt, aber reelle Ungleichheit in der Produktion voraussetzt, wie bei den Klassengenossen in Europa. Doch die Produktion ist in der Kolonie durch die rein formelle Subsumption unter der Herrschaft des industriellen Kapitals der Metropole anders beschaffen, als es üblich ist. Die vornehmliche Ausbeutung der Natur zur Erlangung von Ressourcen, die wiederum an die Metropole für einen höherwertigen Produktionsprozess verkauft werden, ist bestimmt durch minder qualitative Arbeit, die auch ihrem Wesen nach nicht durch Automatisierung intensiviert werden kann. Die formelle Subsumption bestimmt also die Verwertung der Arbeit. Eine Steigerung der Profitrate ist in diesen Verhältnissen nicht durch eine reale, relative Steigerung des Mehrwerts, also Intensivierung der Produktion, wie das dann zum Beispiel in Europa mit dem Taylor-System oder dem Fordismus passiert ist, zu haben, sondern nur über eine absolute Steigerung des Mehrwerts, also extensive Ausweitung der Arbeit. Und in real ist dies eben nur möglich, wenn der Arbeitstag der Kolonisierten ohne Lohnzuwachs verlängert wird und somit das Maß an unbezahlter Arbeit steigt. In diesem Prozess, der sich notwendig an der exponentiellen Profitsteigerung in der Metropole orientieren muss, weil die enormen Produktivkraftsprünge immer mehr Rohstoffe benötigen, geraten die kolonisierten Arbeiter in eine kontinuierliche Spirale der Entwertung ihrer Arbeitskraft, die eins zur Folge hat. Sie sind irgendwann tatsächlich minderwertig, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie es die rassistische Fantasie halluziniert. Sie sind nicht nur auf der Produktionsebene ungleich im Tausch zwischen Kapital und Arbeit, sondern erscheinen auch auf der Zirkulationsebene so, weil ihre wahre Arbeitskraft im Wert so niedergesenkt ist, dass sie kein Gleiches mehr ausdrücken kann. Die Ungleichheit, die in der Produktion zwar herrscht, aber nicht erscheint, weil sie mystifiziert ist, tritt beim Kolonisierten offen zutage. Die Arbeitskraft ist auf die letzte Grenze ihrer Wertbestimmung gesenkt, die durch den minimalen Wert der Lebensmittel bestimmt ist, die sie zur Reproduktion, also der Mensch, zur Reproduktion benötigt. Derart gesenkt fällt die gesellschaftliche Bestimmung des Wertes der Kolonisierten tatsächlich auf reine Naturbestimmung zurück. Die gesamtgesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die sonst den Wert der wahren Arbeitskraft bestimmt, fällt komplett zurück auf naturnotwendige Arbeit, die der Kolonisierte verrichten muss, um zu existieren, egal wie viel unbezahlte Mehrarbeit er dadurch verrichten muss. Sein Subjektstatus kann daher vom bürgerlich-kolonialen Subjekt nicht mehr als Gleiches anerkannt werden, obwohl der vom Rassismus betroffene Kolonisierte sich ebenso warenförmig verhält. Formell ist er zwar Subjekt, reell aber auf reine Natur zurückgeworfenes Minderwertiges, weshalb der Rassist dieses Dilemma auflöst, indem er seine zweite gesellschaftliche Natur auch ideologisch zu seiner ersten naturhaften Natur macht. Der mindere Wert, den ihre Arbeitskraft tatsächlich ausdrückt, wird beim kolonialen Rassisten zur Minderwertigkeit als Naturwesen. Die Kolonisierten könnten gar nicht anders, als niedrige Arbeit zu verrichten, weil sie aufgrund ihres naturhaft mangelnden Willens dazu verdammt seien, für den weißen Mann sich abzumühen. So die rassistische Ideologie. Weil sie ungleich seien und keinen Willen haben, sollen sie schwer arbeiten. Dabei ist es genau umgekehrt. Weil sie schwer arbeiten müssen, sind sie ungleich und erscheinen dem bürgerlichen Subjekt als willenlos. Das historische Subjekt des Rassismus in der Kolonie kann demgemäß bestimmt werden, als diejenigen weißen europäischen und selbstständigen Warenproduzenten, die ebenso vom ungleichen Tausch von Kolonie und Metropole betroffen waren, und somit auf die extensive Ausweitung der Arbeit und Senkung ihres Wertes angewiesen waren, um weiterhin kapitalproduktiv sein zu können. Sie sind gezwungen, teure Arbeitsmittel von der Metropole zu kaufen und deshalb auch gezwungen, die damit bedrohten Profite durch die überdurchschnittliche Ausbeutung von Arbeitskraft zu sichern. Der Rassismus als Ideologie ist damit für diese selbstständigen Warenproduzenten überlebensnotwendig falsches Bewusstsein. Sie repräsentieren die Seite des Kapitals, die in ihrer ideologischen Verkehrung einen bestimmten Klassenstandpunkt, also die Notwendigkeit der Ausbeutung minderwertiger schwarzer Arbeitskraft, im Rassismus zu einem allgemeinen Naturgesetz halluziniert. Dabei aber jedoch tatsächlich einen objektiv allgemeinen Vorgang widerspiegelt, nämlich die Notwendigkeit der Ausbreitung des industriellen Kapitals der europäischen Metropolen und ein notwendig falsches Bewusstsein im klassischen Sinn, da die sozialökonomische Struktur der Kolonie nur über die Beibehaltung der rassistischen Arbeitsteilung existieren konnte. Die kolonisierten Arbeiter, so die Ideologie, sind so naturdeterminiert, dass sie unfähig sind, am Produktionsprozess des Kapitals auf der Höhe der Zeit zu fungieren und damit im fetischisierten bürgerlichen Bewusstsein nicht fähig, an Zivilisation und Kultur im Allgemeinen teilzunehmen. Dass aufgrund der globalen Arbeitsteilung notwendigerweise die niedere Arbeit zu leisten ist, damit die Kapitalakkumulation in den Metropolen läuft wie geölt, wird im Bewusstsein der Bürger verdreht. Die Minderwertigen können gar nicht anders und deshalb müssen sie. Sie seien zu dumm und minderbemittelt und faul noch dazu, weswegen man es ihnen mit noch härterer Arbeit austreiben müsse. Dieser Rassismus ist Legitimation objektiver gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse vom Standpunkt der kommandierenden Klasse. Es begründet naturhaft, was lediglich die gesellschaftliche Bewegung des automatischen Subjekts ist. Dergestalt ist Rassismus doch nicht Grund für die Ausbeutungsverhältnisse des Kapitals, sondern lediglich Begründungszusammenhang. Und selbiges findet sich heute in anderer Gestalt ebenso, zum Beispiel wenn billige Arbeitskraft aus dem Ausland in Deutschland Arbeiten übernehmen, die kein Landsmann zu diesem Lohn verrichten würde. Zum Beispiel Toilettenputzen und alte Menschen pflegen oder eben Gastarbeiter in den 60er Jahren der BRD zu sein. Die legitimierende Ideologie schmückt sich jedoch heute kaum noch mit rassentheoretischen Motiven. Diese sind politisch besonders nach dem Nationalsozialismus mehr als delegitimiert. Deswegen fällt es mir auch schwer, sie weiterhin als Rassismus, wie wir ihn als biologische Rassenlehre kennen, zu bezeichnen. Vielmehr genügen Verweise auf die vermeintlich minderwertige Bildungsmöglichkeit des Heimatlandes oder der angeblichen Kultur, um die niedere Arbeit als harmonische Gesellschaftsordnung zu identifizieren. Die Legitimation der Minderwertigkeit bleibt allerdings bestehen. Sie kleidet sich nur in andere Motive und Begründungen, die von legitimen gesellschaftlichen Diskursen und politischen Kräfteverhältnissen abhängen. Aus Rasse wird Kultur oder Religion. Das zweite historische Subjekt des Rassismus in der Kolonie des 19. Jahrhunderts sind die ebenfalls minder qualifizierten weißen Arbeiter, die durch die massenhaft vorhandene schwarze Arbeitskraft sich in ihrer Subjektivität bedroht fühlen. Sie versuchten sich ebenfalls durch die Abwertung der schwarzen Arbeitskraft einen Vorteil auf dem Markt zu verschaffen, um sich ein Privileg auf die weniger höher qualifizierten Arbeiten zu sichern. Nicht die Verpflichtung der minderwertigen Aufarbeit, sondern ihren Ausschluss von eben jener war ihr Ziel. Diese Form des Rassismus verweist aber auf eine andere Funktion, die sich historisch und auch aktuell eher in den kapitalistischen Zentren unter den Bedingungen der Krise entlädt. Und um diese begriffliche Genese des Rassismus im krisenhaften Subjekt soll es im Folgenden gehen. Wenn das Subjekt Identität, und das heißt immer Recht auf Leben, nur im Prozess seiner eigenen Verwertung erlangen kann, dann sind die Bedingungen seiner Existenz abhängig vom irrational und notwendig krisenhaften Verlauf der Kapitalakkumulation. Nicht nur im sogenannten Normalvollzug der Verwertung ist es ständig prekär und permanent vom Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gleichen bedroht, sondern eben besonders in Krisenzeiten. Wenn also offensichtlich zutage tritt, dass alle persönliche Anstrengung nicht entscheidend ist, sondern sich Not und Elend wie Naturkatastrophen unabänderlich über die Subjekte vollstrecken, sind die Menschen in ihrer wahren Form von der Entwertung bedroht, so wie alle Waren, die der Überakkumulation zum Opfer fallen. Man kann also sagen, dass die Nahrung, die in der Krise ins Meer geschüttet wird, wenn, weil sie nicht verwertet werden kann, den Subjekten die Konsequenz ihrer eigenen Entwertung widerspiegelt, nämlich als stoffliche Träger der Arbeitskraft, die in der Krise im Übermaß existiert, aber keine Verwendung findet, sind sie überflüssig und damit letztlich vernichtet auf Abruf. Der Rassismus der imperialistischen Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts war ein Phänomen des prosperierenden und zur Expansion drängenden Kapitals. Bestimmend für diesen Rassismus ist das gesellschaftliche Verhältnis zur Arbeit. Wo billige und niedrig qualifizierte Arbeit benötigt und in den Kolonien gefunden wird, so müssen diejenigen, die gezwungen sind, sie auszuüben, also die Kolonisierten, eben billig im Sinne von minderwertig sein. Es ist der Standpunkt der noch ungebrochenen, prozessierenden Selbstherrlichkeit, auf denen das europäische Subjekt sich selbst als beinahe identisch mit dem Begriff des Menschen setzt und alle anderen als minderwertige, naturdeterminierte Rassen. Als Legitimierung zu niederer Arbeit taucht diese Einteilung der Welt allemal. Die Funktionen im Kapitalverhältnis, zu denen diese Motive taugen, wandeln sich aber fundamental in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Rassenbiologie. In einer Zeit also, in denen die ersten Krisenerfahrungen des Kapitalismus gesamtgesellschaftlich ins Bewusstsein traten. Das Verhältnis zur Arbeit ist hier wiederum entscheidend. Ist sie in Zeiten des Wachstums gefragt und das bürgerliche Subjekt damit im Verwertungsprozess selbstherrlich identisch mit seiner Form, so reißt in der Krise das Band zwischen ihm und dem allgemeinen Prozess der Verwertung. Seine Identität und damit seine Existenz offenbaren sich als akut prekär und kategorial bedroht. Wie am Tropf hängt es an der Funktion, die es vom Kapital zugewiesen kommt. Stellt sich diese nicht wie sonst immer von Zauberhand her, gerät das Subjekt ins Straucheln und sucht zwanghaft sicheren Halt, der ihm sonst vom Kapital geboten wurde und den er sich nun in voller Panik selbst verschaffen muss. Der krisenhafte Rassismus des Subjekts, der aus seiner eigenen Prekarität gründet, ist projektiver Wahn und bemühte Selbstqualifikation zugleich. Das Subjekt kann die Ursachen seiner Verelendung nicht in der gesamtgesellschaftlichen Irrationalität seiner Produktion ausmachen, weil es so seine eigenen Existenzbedingungen hinterfragen müsste. Stattdessen sucht es den Effekt in individuellen Qualitäten, findet sie unbewusst bei sich selbst und projiziert sie bewusst auf andere. Faulheit und Willenlosigkeit als tödliche Qualitäten werden als das für die Nicht-Identität Verantwortliche ausgemacht, an sich selbst abgespalten und auf diejenigen projiziert, die politisch und historisch eh schon von Kapital und Staat zum Abschuss freigegeben wurden. In der historischen Situation des 19. Jahrhunderts sind das also vor allem die kolonisierten Völker oder deren vermeintliche Vertreter in den kapitalistischen Zentren oder die Gastarbeiter aus Osteuropa. Und zeitgeschichtlich sind es eben jene Vertragsarbeiter Anfang der 90er Jahre, die vom Souverän als Nichtsubjekte und somit als Tote auf Abruf in Asylunterkünften auf ihre Liquidation warteten. Vom Staat ihrer Subjektivität beraubt, vom Mob der Citoyens, die nicht anerkennen können, was vom Staat nicht gesetzt wird, ihres Menschseins entledigt, von der Meute der Bourgeois, die das eigene Unvermögen in sie projizierte, als nicht Verwertbares erledigt. Mit dem Abspalten und Projizieren aller nicht verwertbaren, nicht unter die Subjektform subsumierbaren Qualitäten und dem damit einhergehenden Vernichtungswunsch gegen all das, was nicht als Mensch gelten darf, wandelt sich der Rassismus in seinem Objekt von der Attestierung einer Minderwertigkeit, die zumindest noch eine Wertigkeit ausdrückt, zur Bescheinigung der Nicht- oder Unwertigkeit. Waren die Kolonisierten noch in den Prozess der Kapitalbewertung einbezogen, sollen die vom Krisenrassisten ausgemachten Störenfriede vollends verbannt werden, von der Kapitalverwertung implizit, vom Menschsein explizit. Damit geht eine Selbstrassifizierung der Rassisten einher, welche für diesen Krisenrassismus viel bedeutender ist, als noch für den selbstständigen, warenproduzierenden Kolonialrassisten. Die in der Krise verlorene Identität will das Subjekt sich in der mystifizierten Form der überlegenen Rasse wiedergeben. Es strampelt und heischt nach der Liebe und Güte des Kapitals, und auf einmal ist es so naturdeterminiert, dass es aufgrund seiner natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rassenmerkmale gar nicht anders kann, als Treue zu beweisen und fleißig zu sein. Treu als Citoyen, fleißig als Bourgeois und beides als Deutscher, Arischer oder Weißer. Die Rassifizierung ist für den von der Krise gebeutelten Rassisten die ultimative Versicherung, vom Kapital zum Prozessieren gebracht und vom Staat als Herrschaftsobjekt anerkannt zu werden. Das Subjekt erhält in diesem projektiven Wahn ein Werk und Rüstzeug, um sich seine Privilegien dem Anschein nach zu sichern. Am Rassisten ist nichts mehr, was nicht dem Allgemeinen zugänglich wäre. Er hat sämtliche Defekte an sich selbst erledigt. Als Vertreter einer Rasse hat er nichts Besonderes, sondern ist harmonisch gleich und seine Vergleichung ist naturhaft und deshalb durch nichts zu erschüttern. So allgemein ist er nun in seiner gefühlten Besonderheit als Rasse, dass ihm alles Besondere tatsächlich zum Objekt des Hasses und der Projektion des Minderwertigen, das nicht kapitalproduktiv ist, wird. Die abstrakte Gleichheit im Verband des bürgerlichen Souveräns wird ihm zur konkreten Gleichheit der Volksgemeinschaft. Und wer dieser konkreten Gleichheit, also Hautfarbe, Sprache, Sitten, Gesundheit usw. nicht entspricht, der hat sein Menschsein verwirkt. So wie es demjenigen verwirkt wird, der vom bürgerlichen Staat nicht als abstrakt Gleicher anerkannt wird. So wird, wie es Adorno und Horkheimer formulierten, die Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Und die ersten Vertreter dieses Krisenrassismus, die die theoretischen Grundlagen lieferten, waren Arthur de Gobineau und Houston Stuart Chamberlain. Gobineau entwarf sein geschichtsphilosophisches Werk Essay über die Ungleichheit der Menschenrassen 1853. Er kann als Vertreter einer untergehenden Klasse von Aristokraten gesehen werden, die nach der Februarrevolution 1848 in Frankreich um die letzten natürlichen Privilegien des Adels trauerten. Seine so geartete, durchweg pessimistische Geschichtsphilosophie ist frei von religiösen oder metaphysischen Begriffen und will sich selbst als naturwissenschaftlich verstehen. Seiner Theorie nach gab es am Ursprung der Menschheit verschiedene Rassen, die sich im Kampf gegeneinander bewährten. Wo eine Rasse gewann und das Territorium der anderen besetzte, stellte sich notwendigerweise Vermischung ein. So ist also nach Gobineau eine Vermischung zunächst für das Heranwachsen einer bedeutenden Kultur notwendig, alsbald aber die ausgezeichneten Merkmale der überlegenen Rasse sich wegen Expansion immer weiter vermischen und immer weniger zur Geltung kommen, ist der Untergang einer Kultur unabdingbar. Einzig ein Kastensystem könne, so Gobineau, diese Entartung der Rassen verhindern und ihre Kulturexpansion dennoch ermöglichen. So ließ sich Gobineaus Versuch, über die Ungleichheit der Menschenrassen als eine biologistisch-geschichtsphilosophische Legitimierung aristokratischer Privilegien, die die Gleichheit scheuen und damit die abstrakte Vergleichung der Menschen im bürgerlichen Staat verhindern sollen. Es ist der letzte kulturpessimistische Paukenschlag des abdankenden Adels, der im Auftreten der Bürgerlichkeit eine Krise und das Ende seiner Welt verstand. Das Werk wäre fast vergessen worden, hätte nicht andere es am Ende des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und die gesellschaftliche Konzeption einer Rasse vom Standpunkt bürgerlicher Subjektivität reanimiert. In Deutschland gründeten sich mehrere Gobineau-Vereine und Sir Houston Stuart Chamberlain veröffentlichte 1899 das Werk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts. Das Werk rezipiert Gobineau eindeutig, indem es die Vermischung der Rassen als notwendigen Grund für den Untergang jeder Kultur bezeichnet. Allerdings macht es einen entscheidenden Unterschied, den Adolf Hitler 20 Jahre später mit folgenden Worten auf den Punkt brachte, Zitat, eine Rasse sind wir noch nicht, eine Rasse müssen wir noch werden. Chamberlain bemühte dazu ein Zitat aus der Tierwelt und redet zunächst von Zuchtpferden. Zitat, entstehen sie, die edlen Rassen, indem man den Tieren Rechtsgleichheit gewährt, ihnen dasselbe Futter verwirft und über sie die nämliche Rute schwingt? Nein. Sie entstehen durch geschlechtliche Zuchtwahl und durch strenge Reinhaltung der Rassen. Der bürgerlichen Rechtsgleichheit stellt er nichtsdestotrotz entgegen. Nichtsdestotrotz werden große Taten nicht von abstrakt Gleichen, sondern von unvergleichlich Ausgezeichneten vollstreckt. Und um solches zu sein, muss man Rasse werden, weil die Erfahrung der kapitalistischen Krisen gezeigt hat, dass man nichts ist. Die Zuchtwahl, die nach Chamberlain getroffen werden muss, soll die Partizipation am produktiven Gang der Dinge gewährleisten. Ebenso aber ist sie ein Projekt der Zukunft, ein zu verwirklichendes, bei dem sich jedes einzelne Exemplar der von Chamberlain bevorzugten arischen Rasse zu erweisen hat und bei dem die Rasse als Gegenbild zum vereinzelten Individuum fungiert. Ebenso sehr wie die Krise das Subjekt aus der Zukunft mit Entwertung bedroht, muss es sich als Teil der zu züchtenden und reinzuhaltenden Rasse für die Zukunft versichern. Doch die Aufzucht ist auch hier nicht ohne die Ausscheidung des Minderwertigen zu denken. Nach Chamberlain ist die arische Rasse vom minderwertigen Blut sauber zu halten und das Aussetzen schwacher Kinder bei Griechen und Römern sei eines der segenreichsten Gesetze überhaupt gewesen. Chamberlain ist also ein waschechter Rassist und Sozialdarwinist in der Form bürgerlicher Subjektivität. Das Zurückfallen in rohe Natur im Angesicht der krisenhaften Entwertung will kuriert werden. Um wieder Subjekt sein zu können, muss die Rasse als naturhafte Versicherung hergestellt werden. Es ist daher auch nicht verwunderlich, wenn historische Rassisten und aktuelle Biopolitiker erstens immer den Staat anrufen, denn dieser soll ihre Privilegien der Vergleichung als privilegierte Ungleiche sichern. So wie er die Kapitalakkumulation sichert. Chamberlain, der nationalsozialistische Rassenwahn, genauso wie die Brandstifter Anfang der 90er Jahre, waren der Form nach eine revoltierende Bewegung, dem Inhalt nach aber zutiefst beseelt mit dem konformistischen Geist des Staates. Und auch nicht zufällig ruft Sarrazin den Staat mittels seiner Vorstellung von Bevölkerungspolitik herbei, um Heiratsverbote und Gebärenreize zu verteilen, damit die dem Wachstum vermeintlich abträglichen aus dem zum Volkskörper mystifizierten Staatsbürgerverband ausgeschieden werden, seien diese nun sozial verwahrlost oder fremdländisch determiniert. Die rückhaltlose Auslese, die darüber entscheiden soll, was dem Staat dienlich ist und die ihm als Verwertungsregime ureigen ist, gerät im Denken der Rassisten zu unmittelbarem und mystifiziertem Bewusstsein. Es ist daher zweitens auch nicht verwunderlich, dass die krisenbewegten Subjekte und mit ihnen Houston Stuart Chamberlain nicht nur Rassisten, sondern wahlhafte Antisemiten dazu sind. Chamberlain bezeichnete die Juden als einzig wirkliche Rasse, die dank jahrtausendeweilender Reinheit eine weltumspannende, allgegenwärtige Macht entwickelt hätten. Die Juden sind als reine Rasse das einzig wirklich vorhandene Subjekt. Und als weltumspannendes und allgegenwärtiges sind sie so total wie das Kapital selbst, welches die Antisemiten in sie hineinprojizieren. Während also die Rassisten die Krisenerfahrung mit dem Andocken an eine höherwertige Rasse zu überwinden versuchen, schreiben sie das ihnen zugefügte Leid den Juden zu und seine Ursachen, also das Kapital, einerseits zu vernichten, andererseits, um es sich selbst anzueignen. Es ist ja offensichtlich, dass das, wonach die Deutschen als arische Rasse strebten, also eine global herrschende Rasseelite zu sein, genau jenes ist, was sie an den Juden anklagten. Und dieser Hassneid ist in den Schriften Chamberlains ebenso schon angelegt, wenn er die Deutschen ermahnt, das zu werden, was die Juden schon sind. Rasse, also Subjekt, aber eben automatisches Subjekt. So kämpft das Subjekt im Antisemitismus gegen sich selbst und seine eigenen Bedingungen, also gegen das Kapital in mystifizierter Form. Und so ist der Rassismus in der Krise ein Krieg des Subjekts gegen Rückfall in blanke Natur und dissoziierte Subjektlosigkeit. Als Citoyen wird es zum Staat, der entscheiden darf, wer Mensch und wer nur Kreatur ist. Als Bourgeois will es mit der Vernichtung der Juden und der Aneignung ihrer Eigenschaften zum Kapital transformieren, um sich selbst als automatisches, immerwährendes Subjekt zu setzen. Damit ist es in seiner Halluzination ewig mit sich selbst identisch und unzerstörbar. Die Krise kann ihm nichts mehr. Diese zwei Formen der Ideologie, also Krisenrassismus und Antisemitismus, sind notwendige Verlaufsformen bürgerlicher Subjektivität. Jedoch ist das Wesen dessen, was als Phänomen Rassismus bezeichnet wird, für diese krisenhafte Form der Projektion mit dem Begriff Rassismus nicht immer ausreichend gefasst. Das Subjekt muss abspalten und sich fit halten für die Mobilisierung im Verband des Souveräns. Es tut dies nicht, weil Menschen anderer Hautfarbe existieren, sondern weil es wie paralysiert abspalten und projizieren muss, um weiterhin als Subjekt zu gelten. Die Form der Projektion ist notwendig. Sie ist ein strukturelles Problem bürgerlicher Subjektivität, die nichts anderes ist als das Selbstbewusstsein der Ware. Welche politische Gestalt sich diese Projektion allerdings gibt, ist von konkreten historischen Situationen und politischen Kräfteverhältnissen abhängig. Hannah Arendt hat zu Recht darauf hingewiesen, dass eine Ideologie, um zum Massenbewusstsein zu werden, nicht nur formell aus den Widersprüchen der Gesellschaft hervorkommt, sondern auch politische Bedürfnisse angemessen befriedigen muss. Die Form der Projektion ist notwendig, der Inhalt hinreichend, um wirklich zu werden. Und das Bedürfnis, das der Kolonialrassismus verdeckt legitimierte, war die Expansion des europäischen Kapitals in den Kolonien. Und die Einteilung der Menschheit in der Aufklärungsphilosophie bot den Rassisten den nötigen Begründungszusammenhang und das Herrschaftsobjekt der Ideologie war durch die ökonomischen Verhältnisse in der Kolonie festgelegt, also der einheimische Schwarze. Die Ideologie war also notwendig an die Objekte der Gewalt gekoppelt. Beim Krisenrassismus aber bricht ein Wahn aus, der kein wirkliches Bedürfnis außer das des Subjekts nach der verlorenen Identität mehr befriedigt. Das Subjekt sucht sich für seine Projektion die nötigen Motive und Begründungszusammenhänge. Wenn dafür gerade keine Menschen anderer Hautfarbe erhalten können, müssen es eben Obdachlose, Langzeitarbeitslose oder alle anderen von den Verhältnissen eh schon Verlassenen sein. Das projektive Subjekt weiß sich unbewusst, die Begründungen zu suchen, bei denen es gesellschaftlich zur Sache geht. Wenn auf den Hund gebrachte Jugendliche Anfang der 90er Jahre Morden durch bundesdeutsche Städte zogen, so taten sie dies der Intention nach nicht, weil sie Rassisten waren, sondern weil sie eben morden wollten. Der Grund der Gewalt ist der bemühte Versuch, endlich wieder bürgerliches Subjekt im vollen Umfang sein zu dürfen. Dazu bedarf es notwendig des über Natur oder Kultur privilegierten Zusammenhangs, dem man sich zugerückt fühlen kann, und der panischen Abschiebung und Verdrängung der Eigenschaften, die einen aus dieser Gemeinschaft hinausschleudern könnten. Und natürlich sind von jeder Projektion besonders die getroffen, die vom Krisenrassisten schon rein äußerlich nicht ins Bild der homogenen Gemeinschaft passen, die Eigenschaften des erfolgreichen Subjekts für sich beansprucht. Die Gesellschaft der Bourgeois Citoyens vereinigt und verschleiert sich in der Form der Abstammungsgemeinschaft und eignet sich die Qualitäten für sich als besondere Gattungsart an, die objektiv nur im Zusammenhang mit dem Allgemeinen des Kapitals zur Geltung kommen. Weswegen die mit dieser fabulierten Abstammungsgemeinschaft rein äußerlich nicht identischen im Hirngespinst der Rassisten eben wirklich nicht identisch in dem Sinne sind, dass sie nie identisch mit dem allgemeinen Verlauf des Kapitals sein können. Deswegen ist es natürlich klar, dass besonders Menschen anderer Hautfarbe Objekt dieser Projektion werden, doch alle anderen Nicht-Identischen eben auch. Das nationalsozialistische Programm zur Wiedergeburt der Nation umfasste nicht nur die Reinhaltung von artfremdem Blut, sondern auch die Abschottung und Vernichtung von vermeintlich asozialen, homosexuellen Behinderten. Dies ist eine rücksichtslose Selektion, die den Ansprüchen von Kapital und Staat im doppelten Sinn entsprungen ist, also im Sinn von in ihnen begründet und über sie hinausgehend, und die sich auch in der jetzigen Krisensituation wieder Bahn bricht. Daher ist es auch kein Zufall, wenn die Subjekte in der Krisensituation nicht nur Antisemiten und Rassisten, sondern Sozialdarwinisten noch dazu sind. Und deswegen ist der Begriff des Rassismus meiner Meinung nach ungenügend zur Erklärung des Phänomens der Projektion und Aussonderung von Untermenschen. Er legt den Fokus auf die Objekte der Gewalt, nicht auf die Subjekte der Projektion. Es ist politisch sinnvoll und notwendig, die von Rassismus Betroffenen in ihrem Kampf um Anerkennung zu unterstützen. Doch die Einforderung der Menschen- und Bürgerrechte für diese oder jene Diskriminierten ist zwar einerseits notwendig, bleibt aber, wenn sie nicht den inneren Zusammenhang von menschenverachtender Selektion und der wahren produzierenden Gesellschaft erfasst, andererseits beschränkt und blind gegenüber dem wahnhaften Hass, der sich im Moment der Anerkennung einer bestimmten Gruppe von Menschen im Kreis der Gleichen schon zum nächsten Objekt der Gewalt richtet. Eine kategoriale Kritik der bürgerlichen Gesellschaft ist daher unerlässlich, für jene antirassistische Kämpfe, die sich nicht im Wirrwarr der Politik und damit in den Armen des Staates verlieren wollen. Er selbst und diese Gesellschaft produzieren mit erforderlicher Entschlossenheit unter Menschen, um selbst zu produzieren. Und der Anspruch auf Menschlichkeit, den sie verwehren, kann eigentlich nur durch ihre aufhebende Abschaffung zu seinem Recht kommen. Danke.